im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind zunächst unter uns hier im Radio und ungefähr in 20 Minuten kommt das WDR Fernsehen dazu. Freie Themennacht heute auch wieder. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Ich freue mich auf den ersten Anrufer. Das ist Achim und Achim ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Achim. Guten Morgen. Hallo, Achim. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe angerufen, weil ich mitteilen wollte oder mal besprechen wollte, wir sind Opfer eines schweren Raubüberfalls in Madagaskar geworden. Wer ist wir? Wir, das ist meine Freundin Nathalie aus La Réunion und ich. Und wir beide sind also, ja, große Fans von Madagaskar. Und ich habe Nathalie in Madagaskar kennengelernt durch einen Zufall. Als ich im Taxibus eingeschlafen war und versehentlich im falschen Ort gelandet bin, habe ich sie kennengelernt. Ja. Mitten in einer Schar kleiner Kinder. Und dann hat sich herausgestellt, dass Nathalie dort sich um Waisenkinder kümmert. Und du warst aber touristisch unterwegs. Und ich war touristisch unterwegs. Und sie kümmerte sich um Waisenkinder, das heißt, sie arbeitete dort. Nein, sie kümmert sich privat um Waisenkinder. Das heißt, sie macht medizinische Versorgung, sie besorgt Kleider, Medikamente. Und dieses Jahr waren wir beide dort, um Fahrräder zu kaufen für die Kinder, damit die in die Schule fahren können. Ja, dieses Jahr, welches Jahr ist das? Das ist jetzt dieses Jahr, 2015. Jahr. Okay, und dieses Jahr ist das auch passiert, was du erzählen möchtest? Jawohl, und wir waren wieder in Madagaskar für 3 Monate und waren wieder in unserem üblichen Touristenbungalow und sind in der Nacht zum 4. Oktober brutal überfallen worden. In dem Bungalow? In dem Bungalow. Was ist genau passiert? Es ist also Folgendes passiert. Wir lagen im Bett, haben schon geschlafen und dann lässt es einen riesen Knall. Später hat sich herausgestellt, das war ein Schuss auf unseren Nachtwächter. In Madagaskar braucht man also dringend Wachpersonal. Und mit dem Schuss wurde der Nachtwächter niedergeschossen und gleichzeitig wurde unsere Tür zum Bungalow aufgebrochen. Wir wurden geblendet durch Stirnlampen, sind 3 Farbige eingedrungen. Und der erste hat sich gleich auf mich gestürzt. Ich habe mit dem gerangelt und gerungen. Und plötzlich kriege ich einen Schlag mitten ins Gesicht von einem dicken Eukalyptusknüppel. Von einem zweiten Mann. Der hat mich also völlig außer Gefecht gesetzt. Zunächst. Da warst du bewusstlos? Für einen kurzen Moment habe ich die Sterne gesehen, ja. So, deine Freundin und Nathalie? Die Nathalie, die hat also nach den Wächtern gerufen, geschrien. Und ihr haben sie dann also gleich gedroht, sie schlagen ihr den Schädel ein, wenn sie nicht ruhig ist, und haben ihr also mit einem großen, schweren Kieselstein den Kopf traktiert. Ich habe vor lauter Sorge versucht, das Ganze zu beruhigen dann, nachdem ich da eigentlich erst registriert hatte, was los ist. Eine Frage noch zu dem Wächter, auf den der Schuss abgegeben wurde. War der tot, der Mann? Nein, Gott sei Dank nicht, er war verletzt. Aber er konnte euch nicht helfen? Nein. Er lag verletzt irgendwo? Er lag auf dem Gelände verletzt, ja. So, wie ging es weiter? Es ging dann weiter, also wir wurden also dann schwer verprügelt. Und ich habe also auf Aufforderung hin unser ganzes Geld, unsere ganze Wertsachen übergeben. Und dennoch haben sie nicht losgelassen. Sie haben weiter auf uns eingedroschen, auf Nathalie insbesondere. Aber ihr Anliegen, ihre Motivation war, sie wollten euch ausrauben. Ausrauben, ja. Sie wollten uns nur ausrauben und deshalb, wir verstehen überhaupt nicht diese übermäßige Brutalität, mit der die auf uns eingedroschen haben. Hattet ihr denn viel Geld oder Wertsachen? Wir hatten an diesem Tag viel Geld im Bungalow. Normalerweise haben wir das immer gestreut, aber unsere Vermieterin war an dem Tag nicht da. Wir hatten also alles Geld im Bungalow. Wie viel Geld? Es waren über 1000 Euro. Oh ja, das ist natürlich. Wir wollten also Fahrräder kaufen am nächsten Tag für die Kinder. So, die haben euch weiter traktiert, obwohl ihr schon denen die 1000 Euro gegeben hattet. Jawohl, und weil Nathalie geschrien hat, der Nathalie haben sie die Geldbörse weggenommen mit den letzten Bildern ihrer Mutter, die sie über alles geliebt hatte. Wann und durch was ließen dann die Täter von euch ab? Also nachdem, ich habe dann noch darum gebeten, uns die Pässe zu belassen, mit denen können sie ja eh nichts anfangen. Ich habe versucht, die zu beruhigen, die Kerle. Und in welcher Sprache hast du mit denen gesprochen? In Französisch. Mhm. In Französisch. Ich kann kein Madagassisch. Aber auf Madagaskar spricht man auch Französisch? Man spricht Französisch als Hauptsprache, aber vor Ort bei den Betsimiraka, da wird Malgasch gesprochen normalerweise. Hat man euch die Pässe belassen? Die Pässe haben sie uns zurückgegeben. Und dann? Gott sei Dank. Und nachdem ich dem Chef und denen klar machen konnte, das sei unser ganzes Geld, wollte der abziehen. Mhm. Aber der zweite, der besonders brutal war, der hat also meine Machete gefunden im Bungalow und hat sie uns gezeigt, nach dem Motto, ich schneide euch jetzt die Köpfe ab. Mhm. Oh Gott, ihr müsst ja in größter Todesangst gewesen sein. Ja, wir sind sehr traumatisiert gewesen dann anschließend. Wir waren ja auch schwer verletzt, also es war ein Durcheinander. Die haben ja den ganzen Bungalow durchsucht, alles durcheinander gewirbelt, geschmissen. Okay, wir bleiben erstmal bei der Sache jetzt. Er hat die Machete gefunden. Und dann? Was geschah da weiter? Es ist also dann doch gelungen, ihn den Chef zu überzeugen, dass er alles Geld hat, alle Schickkarten, alles. Sie sind abgezogen. Ja. Und als sie draußen waren, das Licht dann wieder alles dunkel war im Bungalow, habe ich die Nathalie in der Hand genommen, habe sie beruhigt, habe ihr gesagt, sie soll mal endlich aufhören zu schreien. Mhm. Und wir müssen raus aus dem Bungalow, wir müssen ganz schnell raus. Waren denn da in der Nähe zurück? Ja, waren denn in der Nähe nicht andere Bungalows auch mit Touristen? Es sind riesengroße Grundstücke, das muss man wissen. Ja, ja. Und um unser Ressort herum sind auch weitere kleinere Ressourcen mit 1, 2, 3 Bungalows. Also hatte niemand den Schuss oder die Schreie gehört? Doch, man hat die Schüsse gehört in der Nachbarschaft, aber die Leute haben Angst gehabt. Schüsse? Wie viele Schüsse haben Sie abgegeben? Es sind 2 Schüsse gefallen insgesamt. Einmal auf den Mann und einmal auf euer Schloss, auf das Türschloss? Nein, es ist später nochmal auf den zweiten Nachtwächter geschossen worden. Ach so. So, ja? Ist es denn dann gelungen, zumindest die Polizei oder wen man da immer benachrichtigt? Ja, wir sind erstmal nackt und blutüberströmt aus dem Bungalow heraus und durch die Nacht geirrt und haben versucht, in den Nachbarressorts Hilfe zu finden. Die waren aber alle leer, da war kein Mensch da, nur ein Hund, bis wir dann endlich beim Pasteur in der Nachbarschaft eine einheimische Familie gefunden haben, die uns geholfen habe. Und mit die haben sich dann erstmal selbst bewaffnet mit ihren Speeren. Mhm. Und dann sind wir zusammen zum örtlichen Bürgermeister, dem Fukuntan, gegangen. Und der war natürlich mal wieder betrunken, wie immer. Der hat dann versucht, die Polizei zu organisieren, ist also weggegangen. Und nach 2 Stunden ist er dann mit der Polizei gekommen. Nach 2 Stunden? Wie weit entfernt war denn die Polizei von euch? Die Polizei ist etwa 18 Kilometer entfernt. Ja. So, wie schwer verletzt wart ihr? Ja, also bei mir war das Nasenbein gebrochen. Ich habe Platzwunden im Gesicht gehabt. Ich hatte großes Glück, dass das ein Eukalyptusprügel war und kein afrikanisches Hartholz. Mhm. Sonst wäre mir der Schädel geplatzt wahrscheinlich von diesem Schlag. Deine Freundin Nathalie? Die Nathalie hat 2 Zähne verloren und hat also auch Platzwunden im Gesicht gehabt. Ja. Ja, aber hinzu kommt natürlich der psychische Schock. Wir sind sehr geschockt gewesen. Mhm. Und im Nachhinein sind wir nicht nur psychisch geschockt, wir sind geschockt über die ganze Situation. Weil ausgerechnet Nathalie, sie gilt als der Engel von Mahom bei den Einheimischen. Mhm. Überall hängt ihr Bild in den Hütten. Gerade ausgerechnet sie ist überfallen worden. Aber da wussten wahrscheinlich irgendwie Leute, dass ihr Geld hattet oder was kaufen wolltet. Wir vermuten, dass wir beobachtet worden sind, schon Tage vorher. Wie lange seid ihr dann noch auf Madagaskar geblieben? Wir mussten im Ort bleiben. Die Polizei hat uns verboten, den Ort zu verlassen. Hat uns 3 Tage lang verhört. Ja. Wir hatten kein Geld mehr. Wir haben viele Freunde im Ort, die uns dann geholfen haben. Die ganze Bevölkerung hat die Umgebung abgesucht, ob sie noch irgendetwas finden, was die Täter weggeworfen haben könnten. Man hat die Täter auch nicht gefunden. Nein, in Madagaskar findet man keine Täter normalerweise. Seid ihr denn medizinisch versorgt worden? Wir sind ins Hospital gegangen. Man hat uns allerdings dort nicht behandelt, weil wir kein Geld hatten. Also wie die Einheimischen. Die Einheimischen werden auch nicht behandelt. Mhm. Deshalb helfen wir ja dort den weisen Kindern. So, dann wart ihr 3 Tage quasi eingesperrt. Seid ihr dann weggeflogen nach Deutschland? Nein, wir haben ja kein Geld. Wir haben dann versucht, unsere Rückreise zu organisieren. Das war relativ schwierig. Meine Fluggesellschaft hat mir nämlich meinen Flug nicht geändert. Nicht geändert? Was Nein, heißt das? Ich habe mir dann also Geld geliehen bei Freunden und als wir 300 Euro zusammen hatten, konnte ich einen Flug nach La Réunion kaufen. Mhm. Nathalie konnte ihren Flug ändern. Die Fluggesellschaft war also großzügig von ihr. Und nach anderthalb Wochen sind wir dann endlich unter Umgehung von vielen Polizeiposten über die Hauptstadt nach La Réunion. Was für ein Abenteuer. Jetzt bist du in Deutschland. Jetzt bin ich in Deutschland. Und deine Freundin Nathalie, wo ist die? Die ist noch in La Réunion. Sie wird aber demnächst nach Deutschland kommen, weil sie ist schwer krank. Sie hat einen Tumor und muss den behandeln lassen in Frankreich. Wirst du oder werdet ihr nochmal nach Madagaskar fahren? Jein. Jein geht nicht. Jein geht nicht. Genau, das ist unser Problem. Nathalie ist ein Kind des Südens. Nathalie kann nicht leben ohne ihre Kinder in Mahomb. Die Nathalie, das ist nicht nur eine Hilfe. Sie hat die Kinder verküsst, wenn sie dort war. Mhm. Die Kinder haben gejubelt, wenn sie kam. Sie gibt also nicht nur Geld, Medikamente, sie gibt Liebe. Umso trauriger und umso erschütternder ist das, was du erzählst. Deshalb, wir haben das Problem, wann fahren wir nochmal zurück, geht unsere Hilfe weiter. Geht unsere Hilfe nicht weiter. Ich habe dort ja auch noch ein Grundstück und einen Grundstücksverwalter, dessen Familie lebt von mir. Ich bezahle dem immer noch sein Gehalt jeden Monat. Ich glaube, Achim, zunächst geht es erstmal darum, dass Nathalie ordentlich medizinisch versorgt wird. Ja. Und ja, es geht auch darum, dass ihr eben vielleicht auch psychologisch betreut werdet, nach dem, was euch da passiert ist. Das ist ja nun wirklich heftig. Bist du denn hier schon bei einem Psychologen gewesen? Nein, ich habe also mein Trauma, seit ich in Deutschland bin, einigermaßen verbunden. Ich kann wieder wunderbar schlafen nachts. Nathalie hat schon auf La Réunion gesagt, ihr geht's psychisch gut. Sie vermisst ihre Kinder. Sie wollte wieder zurück nach Madagaskar. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, damit sie neue Zähne bekommt. Ja, da sind viele andere Sachen, die erstmal geklärt werden müssen. Und dann werden wir vielleicht mal ein Jahr lang aussetzen. Und genau. Aber die Sicherheitssituation in Madagaskar, die ist zunehmend schlimmer und schlimmer und schlimmer, weil das Land auch immer mehr verarmt. Achim, darf ich dir vielleicht trotzdem ein Gespräch mit meinem Psychologen noch anbieten? Oh, das wäre sehr, sehr nett. Ja, das mache ich sehr gerne, denn ich glaube, nach so einer heftigen Geschichte, er kann dir ein paar Sachen an die Hand geben, wenn es nötig ist, könntest du es vielleicht umsetzen und es kann dir hilfreich sein. Ja, ich denke noch immer an diesen Überfall. Das wird noch eine Zeit lang andauern. Das glaube ich allerdings auch. Und das wird auch immer wieder hochkommen. Ja, Achim, es war sehr brutal, ja. Ja, dann möchte ich dich jetzt bitten aufzulegen und der Frank, das ist mein Psychologe, der heute Nacht, ruft dich zurück und dann könnt ihr beraten gemeinsam. Okay, ja? Ich wünsche einen schönen Abend, viel Erfolg mit der Sendung. Dankeschön, Achim. Ich wünsche dir und deiner Freundin Nathalie alles Gute und gute Besserung, vor allen Dingen auch für Nathalie. Und dass ihr diesen schlimmen Vorfall dann doch werdet hoffentlich bald überwinden können. Ja, dankeschön. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Ciao. Und hier ist Chana, stimmt das? Hallo, Janer. Janer. Ja, richtig, genau. Janer, 28. Grüße dich. 28 ist er, ja. Ganz schön dramatische Geschichte gerade. Sehr dramatisch. Ja, ziemlich heftig. Ich habe da nicht was Vergleichbares, aber ein bisschen Kopfgeficke gerade im Kopf. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe vor 4 Wochen über meinen besten Freund eine Frau kennengelernt. War soweit auch alles erstmal freundschaftlich, bis vor 2,5 Wochen. Ja. Da habe ich mich das erste Mal privat mit ihr getroffen, außerhalb einer Diskothek. Und da hat es auch direkt gefunkt, so zwischen uns beiden. Ja. Und haben uns dann halt dementsprechend auch weiter getroffen. So, durch die weiteren Treffen kam dann halt auch das Gespräch auf, dass sie mit meinem besten Freund halt schon 2-mal im Bett war. Durch Party machen, weil sie sich auch halt in der Diskothek kennengelernt hatten über einen anderen Freund. Ja, hat mich dann aber soweit erstmal gar nicht gestört, weil ja, war davor, ne? Ja. So, jetzt kam aber dadurch, dass wir halt immer wieder und immer wieder Kontakt hatten, vor 5 Tagen eine sehr große Diskussionsrunde auf dem Tisch mit meinem besten Freund, der besagten Frau und mir halt, weil wir zusammen in der Shisha-Bar waren und da hat man halt uns beiden angemerkt, dass wir was zu verheimlichen haben, weil wir in der Zwischenzeit auch miteinander geschlafen hatten, weil es einfach sehr intensiv war, die Zeit, wo wir uns jetzt kennengelernt hatten. Ja. Und dadurch haben mein bester Freund und ich extrem viel Stress gehabt. Jetzt warum? Ist ja ein eifersüchtiges Thema. Er ist ja nicht mit ihr zusammen. Nein, das ist richtig. Also ich habe die Vermutung, das liegt daran, dass es damals, wo ich mich angefreundet habe mit meinem besten Freund, das ist jetzt knapp 5 Jahre her. Wie viele Jahre? 5 Jahre knapp. 5 Jahre, ja, okay. Da hatte ich mal was mit seiner Ex-Freundin. Ja. Wissentlicherweise hatte ihn aber auch gefragt, ob er was dagegen hat. Hat zwar nie wirklich Nein, aber auch nie wirklich Ja gesagt. Und hatte im Endeffekt aber doch was dagegen. Dadurch hatten wir damals schon Stress. Und ich habe jetzt die Vermutung, dass es halt jetzt deswegen wiederkommt. Ihr habt euch, du sagst gerade, in der Runde getroffen und habt diskutiert, ihr drei. Ja, Was wurde da diskutiert? Also erstmal war das rein pauschal über jegliche Sachen, die man halt so alltäglich erlebt und macht. Und die letzte Stunde fing das halt an, dass er immer präziser dann auch darauf Fragen gestellt hat, warum wir beide uns denn ständig so komisch angucken würden. Mhm. Also die junge Frau und ich halt. Mhm. Und wurde dann, hast du gesagt, dass ihr, dass da ein bisschen was richtig läuft? Und dadurch habe ich dann halt auf den Tisch gelegt, dass wir uns halt mehrfach schon freundschaftlich privat getroffen haben. Und was sagt er dazu? War sehr begeistert, ist abgehauen und hat einen auf bockig gemacht. Okay. Aber jetzt hatte ich ihm aber auch nicht gesagt, dass wir miteinander geschlafen haben, weil das dann war erstmal relativ in dem Moment. Hast du nicht gesagt? Nein, das war immer relativ in dem Moment, weil ich hab auch halt bei der jungen Frau angesehen, so in den Augen, dass sie das halt auch in dem Moment nicht möchte, weil es dann einfach zu viel gewesen hast wäre. Hast du nach diesem Gespräch ihn noch mal getroffen? Ja, gestern. Und? Sehr angespannte Situation. Also ich wollte eigentlich mit ihm reden, diesbezüglich, ne, dass ich sie halt kennenlernen möchte und dass er auch schon ein bisschen mehr ist und alles. So, aber ich konnte es nicht. Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Schanja, ich bin völlig erstaunt über dieses Theater. Ich halte fest, da sind zwei Jungs befreundet. Ja, richtig. Du hast jetzt diese Frau über ihn kennengelernt, okay. Ja. Er ist nicht mit dieser Frau zusammen. Richtig. Die hatten auch, da haben die mal miteinander geschlafen. Ja, zweimal. Das hatte ich ja erwähnt. Hast du gerade gesagt? Entschuldige, ich habe gerade. Ein, zwei Mal hatten sie miteinander geschlafen durch Alkohol oder was auch immer, ist ja relativ. Es war davor. Genau. Weißt du denn oder hast du eine Vermutung, ob der verliebt ist in sie? Ja, das kann man nicht wirklich genau sagen. Also. Was meint sie denn? Sie sagt, dass er halt sie immer wieder voll schreibt von wegen, ja, ich vermisse dich hier, vermisse dich da, möchte ich sehen und hast dich gesehen. Okay, ist andersrum weiß ich aber auch, Domian, er hat an jeder Flosse, hat er mindestens 5 Frauen, mit der er immer schreibt, hier Mäuschen da, Mäuschen hier, Mäuschen da. Was spricht jetzt dagegen, dass ihr beiden Männer ein Gespräch unter Männern führt? Dass ihr klar, überhaupt gar nicht. So, da musst du ihn ansprechen. Da musst du sagen, komm, mein Freund, was ist los? Sag, was los ist. Wir wollen unsere Freundschaft nicht gefährden. Wir müssen offen miteinander umgehen. Sag, was los ist. Das hatte ich auch jetzt vorgestern gemacht. Ich hatte ihn gefragt, was ist überhaupt mit dir los? Warum reagierst du denn so komisch, wenn ich mich privat mit dir treffe? Hm. Ja, und da fing er an, weil er hat jetzt gerade seine Ex-Freundin verloren. Die hat auch ein Kind von ihm und das fing halt an, ja, alles wird mir weggenommen im Leben. Alles, was mir irgendwo wichtig ist und alles, was ich lieb gewonnen, wird mir weggenommen. Mhm. Also hat er, ich will nicht sagen, einen auf Opfer gemacht, aber... Das war's ja, dann aber auch. Sich, bitte? Das war's dann aber auch. Das war's dann aber auch, richtig. Also, er will, dass du nicht mit ihr intimen Kontakt hast. Partout nicht. Definitiv nicht, nein. Mhm. Was ist dir jetzt mehr wert? Die Freundschaft zu deinem Freund oder diese Frau? Auf eine Art und Weise natürlich die gute Freundschaft mit meinem besten Freund, weil beste Freunde findet man im Leben nur einmal. Mhm. andersrum möchte ich aber auch irgendwo auf mein Glück nicht verzichten, weil ich bin ein sehr liebevoller Mensch und wenn ich eine Frau sehr mag, beziehungsweise wo ich mich dann auch schon verliebt habe, ja, sowas möchte ich nicht verpassen im Leben, weil jede Chance, die man verpasst, könnte die letzte Chance sein irgendwo. Mhm. Man weiß nie, was morgen kommt. Und er ist da halt komplett anders drauf eingestellt. Ich bitte dich mal eben, kurz Unterbrechung, ich will mal eben die Fernsehzuschauer begrüßen. Herzlich willkommen bei Domian, beim 1Live-Talk-Radio. Wir bitten um Entschuldigung, dass es so spät, dass wir so verspätet auf dem Sender sind. Das hat mit den aktuellen Ereignissen heute zu tun. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Ich spreche gerade mit Shanna. Das Gespräch ist aber gleich zu Ende. Und dann können wir hier normal weiterfahren. Mein Lieber, ich rate dir, dass du nochmal ein Gespräch mit deinem Freund suchst. Ja. Und ihm das genauso sagst, auch wie du es mir gerade gesagt hast. Und wichtig ist, wenn du das Gefühl hast, dass du in diese Frau schon dich beginnst zu verlieben. Naja. Und diese Frau sich aber nicht in deinen Freund verliebt hat. Dann kann man das auch so klar ausdrücken. Dann ist das halt so, wie es ist. Und ja, dann würde ich von meinem Freund auch erwarten, dass er das, auch wenn es ihm wehtut, dass er das akzeptiert. Ja, so hatte ich das ihr auch gesagt, ne? Und ich weiß auch, ich müsste es genau so machen. Mhm. Das ist, als ob ich vor einer Klippe stehe und mich nicht traue, anzusprechen. Musst du machen. Komm, beiß die Zähne zusammen, das musst du machen. Ja. Das ist anständig, so musst du es machen. Ja, natürlich. Ja. Das gehört sich so. Ja, damit du auch Klarheit hast. Ja, gut, alles klar. Alles Gute, viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Ja, gerne. Tschüss. Schönen Abend noch. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, wir haben heute auch freie Themennacht natürlich. Und ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Stefan. Stefan ist 44. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Jürgen. Ja. Stefan, weswegen rufst du an? Ich rufe an wegen den Terroranschlägen in Paris und was heute passiert ist. Du spielst auf Hannover an. Auch, genau, richtig, genau. Was heute passiert ist, das ist, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das ist also echt fast unglaublich, dass das nach Deutschland rüberkommt. Ich habe große Angst. Da ist jetzt ganz ein wichtiges Spiel für mich. Ich bin Fußballfan, habe Eintrittskarten für am Samstag für ein Spiel. Ich bin Schalke-Fan. Wir spielen am Samstag gegen Bayern München um 18.30 Uhr. Ja. Und ich werde nicht zu dem Spiel hinfahren. Ich habe zwei Eintrittskarten für meinen Bruder und für mich. Mhm. Ich werde aus Angst da nicht hinfahren. Obwohl das Spiel dir so wichtig ist und du gerne da wärst. Genau, natürlich. Wo ist das Spiel? Auf Schalke. Ah, okay. Mhm. Das ist bei uns in der Arena und wie gesagt, ich fahre da nicht zu jedem Spiel hin. Ich fahre zu ein paar Spielen hin im Jahr. Weißt du, Stefan, wie soll das weitergehen? Jetzt zu diesem Spiel fährst du nicht. Fährst du zu dem dann folgenden Spiel? Das weiß ich noch nicht. Ich muss jetzt erstmal das sacken lassen. Ich habe riesengroße Angst. Ich habe auch für nächste Woche, für Dienstag, habe ich Karten für in Mannheim. Da ist ein Handballspiel. Da fahren wir auch nicht hin. Da werden wir mit dem Zug hingefahren. Mhm. Da spielen die Rhein-Neckar-Löwen gegen Füchse Berlin. Ich hätte gerne den Heinevetter mal live spielen gesehen. Das ist der Nationalkeeper von Deutschland. Mhm. Da fahren wir auch nicht hin. Auf der einen Seite ist das ja genau das, was eigentlich nicht passieren soll. Dann knickt man vor den Terroristen ein. Auf der anderen Seite ist es menschlich sehr verständlich, dass man sagt, warum soll ich mein Leben riskieren, wenn irgendwas passieren könnte? Genau, und das denke ich so. Die Polizei kann das nicht hundertprozentig gewährleisten. Ja, nee, hundertprozentig nicht, aber ich glaube, die sind im Moment so scharf und so. Auch dass sie heute das Spiel abgesagt haben, zeugt ja auch von hohem Verantwortungsbewusstsein, dass sie kein Risiko eingehen wollten. Das sehe ich genauso, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber ich denke mit Sicherheit, die haben es ja nicht ohne Grund abgesagt heute. Da muss irgendwas gewesen sein. Irgendein Hinweis, ja. Und das wird mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen rauskommen, bekannt gegeben werden, was da gewesen ist, ob das wirklich nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen ist oder ob das wirklich ein Terroranschlag verübt werden sollte in Deutschland. Aber ich habe große Angst. Ich habe wirklich große Angst. Ich gehe nicht mit Bauchschmerzen dahin. Ja, und habe große Angst und gucke mich nach jedem Menschen um und sage, das könnte ein potenzieller Attentäter sein. Ich habe wirklich große Angst und werde da am Samstag definitiv nicht hinfahren. Ich will dir sagen, wenn wir jetzt alle so in die Angst geraten, dürfen wir auf keinen Weihnachtsmarkt mehr gehen. In ganz Deutschland wird es bald in ein paar Wochen, zwei Wochen die Weihnachtsmärkte geben. Wir dürfen in keine Kirchen gehen. Kirchen sind auch. Du hast recht. Ne, man kann überall, wo große Ansammlungen sind. Wir dürfen in keine Arenen gehen, wo Rockstars auftreten. Und so weiter. Das ist ja eigentlich Horror, wenn man sich das vorstellt. Das ist sicherlich richtig, aber ich sag dir offen und ehrlich, ich gehe nicht irgendwo hin, wo ich Bauchschmerzen habe. Mhm. Das mache ich auf keinen Fall. Das ist eine Freizeitveranstaltung. Wo du Spaß haben willst eigentlich. Genau, wo man vom Alltag Abstand gewinnen sollte und wo man sich entspannen sollte. Hast du Freunde, Fans, hast sicher Fans, Freunde auch. Wie werden die sich verhalten? Aber ich falle jetzt nicht mit mehreren hin. Wir fahren immer nur zu zweit, mit meinem Bruder und mit mir, ja. Ach so, ich dachte, ihr wärt eine große Gruppe. Nein. Wir fahren nicht. Nein. Wir sind Einzelfans. Wir sind zwei. Ich sagte auch, wir nehmen dann noch Haupttribünenkarten, Radikalen überhaupt nicht da, irgendwann am Mut haben. Wir fahren das viel, wir sind friedliche Fans und wir. Naja, die friedlichen Fans fahren ja auch in Gruppen. Gibt ja friedliche Fans in Gruppen. Ja, natürlich ist richtig. Natürlich, nee, wir fahren da zu zweit hin. Und wir haben uns da beide entschlossen. Ich habe gesagt, ich kann das, und ich sage im Moment mein Gewissen nicht vereinbaren. Ich habe große Angst. Ich sage wirklich, ich würde jeder Person, die, ich sag mal, irgendwie radikal aussieht, die nicht radikal ist, nur in Angst geraten. Wo ist die Grenze? Ich habe gerade schon Beispiele aufgezählt, was wir dann nicht mehr tun können. Letztendlich darf man gar nicht mehr Zug fahren. Denn Züge sind ja haben ja ein viel höheres Risiko als ein Flugzeug. Ein Flugzeug, da werden ja alle vorher durchleuchtet, die Menschen. Bei Zügen nicht. Genau, und das habe ich ja auch am Dienstag. Wir werden ja am Dienstag mit dem Zug von Essen nach Mannheim werden wir mit dem Zug gefahren, mit dem ICE. Mhm. Und das machen wir definitiv nicht. Wir werden auch nicht zu der Veranstaltung hinfahren nach Mannheim, wie gesagt, weil wir haben im Moment beide viel Zeit, ist auch ein anderes Thema. Und dann habe ich das verstanden. Ja, aber wir machen das nicht. Ich habe wirklich, ja gut, auch im Zug hast du gesagt, da kann ja einer irgendwie auf eine wilde Idee kommen und zieht das 100 von Toten mit. Ich habe da Angst. Ich habe große Angst. Okay, ich nehme es mal so zur Kenntnis. Allerdings dürfen wir uns auch nicht verrückt machen lassen. Aber im Moment ist das halt so, ja. Das, was da in Paris passiert ist, also aus Scherz sagt man das noch, das, wo wir da Fußball geguckt haben mit mehreren zusammen, ich sage, hoffentlich ist das keine Bombe gewesen. So aus Spaß, irgendwie kam das raus, ja, so als Fakt, ja. Mhm. Aber man hat das ja überhaupt, und dann auf einmal ging das los. Ich würde gerne mal vielleicht andere Zuschauer und Zuhörer ansprechen und fragen, wie geht's denn euch? Seid ihr auch so vorsichtig wie Stefan und habt auch Angst wie Stefan? Stefan bekennt sich ja zu dieser Angst. Oder seid ihr etwas fatalistischer und denkt, das wird schon gut gehen und mich trifft's nicht? Und außerdem ist das vielleicht auch ein bisschen zu hysterisch im Moment. Wie ist eure Meinung? Darf ich dich was fragen? Mhm. Ja, klar. Wie stehst du denn dazu? Ich sag mal, du hast ja noch nicht gehört, ich fahre da definitiv nicht hin. Würdest du da definitiv jetzt hinfahren? Würdest du sagen, ich stelle mich das und die Terroristen, die können, wollen die das ja, dass wir das nicht machen, dass wir jetzt ich sag mal, in so Hysterie verfallen. Aber trotzdem, würdest du nach so große Veranstaltungen im Moment hingehen? Oder ich würde es eher ja. Ehrlich? Aber ich will mich damit gar nicht brüsten. Das ist eine ganz individuelle Sache. Ich bin da eher so gestrickt, dass ich denke, naja, es ist okay, wird schon nicht überschwappen hierhin. Aber ich nehme das absolut ernst, was du sagst, Stefan. Du kannst auch komplett nachvollziehen. Ich höre gerade, können wir noch jemanden dazu schalten? Ja, ich glaube ja. Hier ist Martin. Hallo Martin. Ja, hallo Domian. Stefan, du bleibst dran. Vielleicht können wir zu dritt ein bisschen reden. Martin, 22. Ich vermute mal, wenn du zugeschaltet wirst, dass du zum selben Thema anrufst. Genau, ich habe zum selben Thema angerufen. Du hast gerade Stefan gehört. Genau, ich habe ein bisschen zugehört, genau. Wie ist denn deine Meinung? Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich werde definitiv am Wochenende ins Stadion gehen. Zu welchem Spiel gehst du? Hamburg gegen Dortmund. Wo ist das? In Hamburg. In Hamburg, okay. Mhm. Weil ich genau den Zweck der Terroristen, auch den Zweck des Anschlags nicht erfüllen möchte, quasi, dass wir in Angst und Schrecken versetzt werden. Mhm. Weil das ist genau das Ziel der Terroristen. Die wollen unsere Gesellschaft bzw. unser Leben, was sie so verachten eigentlich, wollen sie zerstören und uns in Angst und Schrecken versetzen. Das ist klug gesagt, was du sagst, Martin. Aber Stefan hält dagegen, ich habe Angst um mein Leben. Es kann ja hier auch passieren. Und da halte ich gegen, ich gehe nicht mit einem Angstgefühl ins Stadion, weil man muss auch in die Nachrichtendienste, in den Verfassungsschutz ein gewisses Vertrauen, dass es bei uns in Deutschland nicht so weit kommt. Stefan, ich will dich nochmal anfragen, dieses Vertrauen hast du nicht so? Auf keinen Fall. Was habe ich davon? Ich sage jetzt einfach mal so, im Stadion zu gehen und da passiert irgendwie ein Anschlag. Also ich im Moment vertraue ich keinen mehr. Tut mir leid, also ich habe echt das Vertrauen verloren. Wirklich. Der Kollege hat vielleicht recht in seinen Äußerungen, aber überzeugen kann er mich nicht damit, weil ich habe wirklich, wie gesagt, ich sage das nochmal, ich würde in jeden Attentäter sehen. Im Moment ist das wirklich so schlimm, ich hätte es nicht gedacht, dass das dann nach Deutschland kommt, das, was heute in Hannover passiert. Wenn das heute nicht in Hannover passiert wäre, wäre ich am Samstag mit Sicherheit gefahren. Hundertprozentiger Sicherheit. Dass das jetzt kurz in Deutschland passiert ist, dadurch habe ich Angst gekriegt. Ich glaube, Martin, dass man da gar nicht mit Argumenten sich annähern kann. Das ist eine ganz emotionale, subjektive Einstellungsfrage. Genau, also ich sage ja nicht, dass ich kein Verständnis dafür hätte. Ich kann das nicht nachvollziehen. Nur ich sehe das halt so, wenn ich wirklich Angst vor etwas habe, auch draußen oder irgendwas, dann dürft ihr mich auch nicht mal ins Auto setzen. Mhm. Da gibt's auch Menschen, die quasi mit überhöhter Geschwindigkeit welche totfahren. Oder ist jetzt ein komischer Vergleich, aber vom Prinzip her, wenn man wirklich Angst vor etwas hat, was draußen passiert, dann dürfte man sich nur noch in seiner eigenen Wohnung, in seinen eigenen vier Wänden aufhalten. Und selbst da kann auch noch was passieren. Und selbst da kann auch noch was passieren. Und die Wahrscheinlichkeit, im Endeffekt bei sowas zu Schaden zu kommen, ist im Endeffekt ja nicht richtig hoch. Obwohl ich es verstehen kann, durch solche, teilweise sind es ja wirklich Einzelaktionen, wird halt viel Angst und Schrecken verursacht. Mhm. Und das ist ja genau das, was die Terroristen in Paris und jetzt in Hannover, da bleibt ja noch abzuwarten, was da im Endeffekt wirklich war. Aber das da gibt es ja auch verschiedene Gerüchte. Mhm. Ich sag mal, jede Zeitung schreibt was anderes, was da im Endeffekt war. Also, ihr beiden, Stefan und Martin, das sind zwei ganz klare Standpunkte. Jeder Standpunkt ist nachvollziehbar und es ist eine rein subjektive, individuelle Sache, auf welcher Seite man sich da sieht. Ich bin da eher auf der Seite von Martin, aber wie gesagt, ich kann auch Stefan komplett nachvollziehen. Ich danke euch sehr für eure Meinungsäußerung zu diesem heiklen Thema. Vielen, vielen Dank. Alles Gute danke. Wünsche ich euch. Schönen Abend. Ja. Tschüss. Ciao. So, 1.32 Uhr. Morgen heißt unser Thema Schock. Und ich frage euch, standet ihr in eurem Leben schon einmal unter Schock? Zum Beispiel bei einem Unfall, vielleicht bei einer Todesnachricht, bei einem Verbrechen? Oder hat das Verhalten eines anderen Menschen euch schon mal ungeheuer geschockt? Vielleicht das Verhalten eures Freundes, eures Mannes, eurer Frau, eurer Freundin. Schock. Wer von euch hat schon einmal wirklichen tiefen Schock empfunden, ein tiefes Schockmoment empfunden. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann mailt bitte domian@wdr.de oder ruft morgen an, ab 0 Uhr, wie immer, oder während der Sendung. Thema morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Schock, heute freie Themennacht. Und hier ist Hannelore und Hannelore ist 72. Guten Morgen, Hannelore. Ja, guten Morgen. Hallo, Hannelore. Ich bin noch ganz aufgeregt, aber nicht wegen dem Gespräch jetzt, sondern über den Blitzgedanken, den ich vor einer Stunde hatte oder vor einer halben Stunde. Ein Blitzgedanke? Ja, ich habe Markus Lanz gesehen. Das heißt, das hat jetzt mit dieser Sendung wenig zu tun. Ich habe ja auch vorher die ganzen Sachen verfolgt. Und mir kam der Blitzgedanke, wir sind an dem Ganzen selber schuld. Mhm. Gut, das sagen ja viele Experten mittlerweile auch. Bitte? Das sagen ja viele Experten auch. Warum hat man in Brüssel, in Frankreich, in Deutschland diese jungen Menschen, jungen Männer alleine gelassen, ohne Perspektive, ohne Arbeit, ohne alles. Mhm. Also da von Brüssel habe ich gehört, da hat sich die Polizei schon nicht mehr reingetraut. Mhm. Das sind Menschen, die in Europa geboren wurden. Mhm. Von Berlin habe ich Ähnliches gehört. Mhm. Und das hat, also diese Erkenntnis hat mich so fertig gemacht, dass ich immer noch fertig bin. Warum? Also in meinen Augen, ab heute ist das Rassismus von Staats wegen. Mhm. Warum lässt man diese Menschen, die in Europa geboren sind, so alleine? Ich finde deine Empörung sehr, sehr beeindruckend, Hannelore. Ja. Nur sicher ist da was Wahres dran, aber wie alles hat auch diese Medaille zwei Seiten. Warum? Ja, natürlich. Warum gibt es junge Männer, die auch in schwierigen Verhältnissen aufwachsen und aus denen trotzdem anständige Menschen werden? Und warum gibt es welche? Oder die sich umbringen. Mein Sohn hat sich umgebracht, weil er diese Welt nicht mehr ertragen konnte. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es welche, die dann in so einen Extremismus hineinkommen. Ich glaube, das ist so komplex, dass man gar nicht eine einseitige Schuld, obwohl ich hier recht gebe, natürlich. Ich will keine Schuld aussprechen, sondern nur die Frage, warum lässt man, weil man, obwohl man das schon die ganzen Jahre weiß, warum lässt man dieses Potenzial alleine? Mhm. Also ich habe es auch von Berlin gehört, da trauen wir uns nicht mehr rein. Ich glaube, ich habe es auch hier von Hamburg schon gehört. Vielleicht sind auch viele Familien daran interessiert, die wollen gar nicht, dass man ihnen hilft. Die wollen in einer Parallelwelt leben. Die wollen sich abkapseln von unserer westlichen Welt. Ja, aber das kann doch nicht im Sinne unseres Staates sein. Das stimmt. Geht doch nicht. Nein, da müsste man härter durchgreifen, klarer durchgreifen. Ja, und ich habe gehört von Brüssel, dass die viele Hinweise hatten, mhm, aber die Polizei hatte Angst, dass sie in die rechte Ecke gedrückt wird, mhm, und dass ihnen Rassismus vorgeworfen, mhm, wird. Mhm. Sag mal, wo sind wir eigentlich? Mhm. Ja. Aber so ist es. So ist es in Hamburg, so ist es in Berlin. Ja, aber das geht doch nicht. Nein, hoffentlich wird man jetzt etwas wacher gerüttelt. Ja. Es ist auch ein Unding, dass auch in Deutschland es schon Bereiche gibt, wo die Polizei sich nicht mehr hineintraut. Das weiß ich hier von Hamburg auch. So. Aber so geht es nicht. Mhm. Hannelore, du bist jetzt sehr in dem Thema drin, auch sehr emotional. Ja. Das hat wahrscheinlich immer mit meinem suizidalem Sohn zu tun, der damals schon kapituliert hat. Wie lange ist das her? Da habe ich mit dir gesprochen, 95. Mein Sohn hat sich 86 umgebracht. Sehr lange her und trotzdem ist das nicht lange her für eine Mutter. Was heißt lange her? Es verändert sich. Aber die Tatsache dieser, also ich habe das mal im Spiegel gelesen und das nimmt mich für mich in Anspruch, das war ein Seeleninfarkt. Mhm. Ja, der hört nie auf. Wie alt war dein Sohn damals? 18. 18 Jahre alt. Hat er einen Brief hinterlassen? Er hat neben, das war ein Autogas, er hat neben sich einen Zettel liegen gehabt. Er wäre so gerne ein Held gewesen, also jetzt die letzten zwei Zeilen. Und das große Wort, wo? Der muss Hellseher gewesen sein. Domian, der muss Hellseher gewesen sein. Du hast gerade fast von Auto gesagt, das habe ich nicht verstanden. Wie hat er sich das Leben genommen? Mit Autogasen. Mit was? Mit Autogasen. Mit Autogasen? Ja. Also mit dem Ab... Mit Abgasen. Hm, ja. Hm. Und das letzte Wort, was er geschrieben hat, war, wozu? Der muss die Welt damals schon durchleuchtet haben. Hast du dir große Vorwürfe gemacht damals? Ja, natürlich. Ich habe 95 mit dir gesprochen darüber. Ja, natürlich, aber die Vorwürfe kamen ja aus der Gesellschaft. Mhm. Mhm. Die Gesellschaft hat mir mehr angetan als mein Sohn. Mhm. Denn ich habe ja hier im Haus das ganze Elend mit ausgehalten oder durchgemacht. Danach? Nein, bis es soweit war. Was war denn das für ein Elend, was du mitgemacht hast? Ja, weil er mit der Welt nicht mehr zurechtkam. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich an ihn rankommen sollte. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich ihm helfen sollte. Kann das sein, dass er damals, vielleicht war das noch nicht so bekannt, unter schweren Depressionen gelitten hat? Gott, was weiß ich, das ist mir auch scheißegal, entschuldige bitte. Das würde es erklären. Ach, was? Der hat unter dieser Welt gelitten. Mhm. Kannst du auch mit Depressionen und beschreiben. Der hat unter dieser Welt gelitten. Ich weiß nicht, er hat also die letzte. Hat er mit dir eigentlich vorher oft darüber gesprochen? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Was glaubst du? Ja, ich war berufstätig alleinerziehend damals. Mhm. Ich hatte gar keine Zeit und ich hätte ihn überhaupt nicht verstanden. Mhm. Und zu dem Vater hatte er keinen Kontakt? Der Vater hat sich 6 Jahre vorher umgebracht. Ach du je. War das dein einziges Kind? Nein, ich habe Gott sei Dank noch einen zweiten Sohn, der also mein ganzer Lebensinhalt ist. Mhm. Und ich habe so viele Recherchen durchgemacht. Also eine sage ich dir jetzt, mein älterer Sohn, der sich umgebracht hat, hatte einen ganz schlechten Start. Mhm. Ich wollte nämlich in die Entwicklungshilfe und plötzlich war ich schwanger und bin dann natürlich nicht gegangen, hab fürchterlich geweint. Also er war ein passiertes Kind. Mhm. Du meinst, dass das irgendwie abgefärbt hat, ja, auf seine Entwicklung? Ja. Was habe ich damals geweint und was weiß ich was. Mhm. So, und der zweite Sohn, ich habe zu meinem Mann immer gesagt, ich will kein Einzelkind. Mhm. Ich will kein Einzelkind. Naja, und dann habe ich ihm gesagt, ich lasse die Pille weg. So, und der zweite Sohn, der war von mir als Mutter, ob Sohn oder Mädchen, war egal. Das zweite Kind war von mir als Mutter gewollt und erwartet. Und ich wusste am nächsten Morgen, du bist schwanger. Mhm. Der hat einen ganz anderen Start als der andere. Und der hat die Welt auch nicht so gesehen. Och, er sieht die Welt wohl auch so, aber er ist stabiler. Mhm. Er ist einfach stabiler. Mhm. Ich war auf dieses Kind vorbereitet. Verstehe. Da gab es kein Weinen, da gab's Auseinandersetzungen mit meinem Mann und mit der Sippe. Ja, du hast deinen Mann beschissen. Mhm. Das habe ich nicht. Ich habe immer gesagt, ich will kein Einzelkind. Naja, pipapo. Dann gab es natürlich nach diesen ganzen Suizidfällen, gab es hier mal für mich eine Erkenntnis, hat mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Da habe ich mich mit dem Krieg und mit den Flüchtlingsjahren und mit beschäftigt oder auseinandergesetzt. Und da gab es Erlebnisse, dass ich gesagt habe, wann kannst du das erlebt haben, gesehen haben? Denn du warst ja noch Baby, aber das ist ein Thema für sich. Hallo, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf den Anfang zurückkommen und dich abschließend fragen, wie... Hast du große Angst, dass Deutschland jetzt auch überzogen wird mit Terror? Ja. Keine Angst. Nee, Angst kann ich nicht sagen. Ich bin 72, weißt du, mein Leben hinter mir. Angst kann ich nicht sagen, aber... Sorge, ja. Gehst du auf Weihnachtsmärkte? Das hat aber jetzt nichts mit diesen Vorkommnissen zu tun. Ich ziehe mich sowieso von der Menschheit zurück. Ja, okay. Die ist mir einfach zu oberflächlich geworden. Mein Schwager ist 85 gestorben und der war 85, kannst du ausrechnen, wie alt ich war, irgendwas mit 40. Und da stand er vor mir und sagt, weißt du was, ich hasse diese Menschen. So, konnte ich nichts damit anfangen. Halbes Jahr später war er tot. Ich denk mal, ich weiß auch warum. Lieber Hannelo, wir können jetzt nicht weiter das noch so ausführen. Naja, der ist auch an der Menschheit verzweifelt. Mhm. Auf jeden Fall danke ich dir für deinen Anruf. Wir haben uns lange nicht gehört und dennoch haben wir uns jetzt wieder gehört. Naja, aber ich wollte jetzt nur, du hast mich damals gefragt, hört diese Trauer auf? Die hört nie auf. Das verstehe ich, das kann ich mir gut vorstellen. Aber sie verändert sich. Ja, das glaube ich auch. Und liebe Hannelore, ich muss das Gespräch beenden. Die Zeit rennt mir so ein bisschen weg. Ja, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, man hat so vieles noch zu sagen. Ja, natürlich, das verstehe ich auch. Das tut mir auch mal leid, wenn ich so im Zeitkorsett hier bin. Aber du verstehst das. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Danke für deinen Anruf. Ja, danke. Tschüss. Und hier ist Martin. Martin ist 36. Guten Morgen, Martin. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Martin, du sprichst mit der Freisprechanlage, ne? Nee, ich bin im Wintergarten. Ach so, es klingt so. Weil ich wohne noch mit meiner Ehefrau zusammen und möchte halt mal persönlich deine Meinung dazu hören. Okay. Ich kenne deine Sendung schon seit vielen Jahren. Ja. Da meine Ex-Frau, die immer nachts im Fernsehen gesehen hat. Da hast du dich live gesehen. Ja. Und da habe ich jetzt mal gedacht, ich rufe da einfach mal spontan an. Ich habe das jetzt über einen Fernsehradiosender, über digital gesehen und jetzt habe ich gedacht, vielleicht kommst du mal so durch und vielleicht kannst du mir einen Rat geben. Um was geht's denn ganz genau? Na, es geht darum, dass ich mit vier Jahren mit einer Frau zusammen bin, komme seit circa einem Jahr mit der Frau nicht mehr klar und seit 2012 bin ich mit der Frau verheiratet. Und das ist meine erste Ehe, habe auch ein Tattoo auf dem Oberarm und alles und weiß jetzt im Moment gar nicht, wo ich hingehöre, weil ich seit vier Monaten auch noch eine Affäre jetzt habe. Ach so, du hast eine Affäre. Ja, ganz böse Geschichte, sage ich mal. Warum fangen wir mal an mit der Frau. Warum kamst du oder kommst du mit deiner Frau nicht mehr klar? Naja, ich sag mal so, ich bin selber durch diese Frau in den Alkoholismus, also jetzt echt tiefgründig abgerutscht. Ich trinke mein Bierchen und vorher habe ich halt pro Tag so bis zu 12 Bier getrunken und seitdem ich in der Affäre bin, trinke ich pro Tag nur noch. Jetzt ist es weg. Die Leitung war eh nicht so dolle. Dann versuchen wir ihn nochmal zu kriegen. Machen wir mal weiter mit Chris. Und Chris ist 38. Guten Morgen, Chris. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Die Leitung klingt viel besser. Hallo, Chris. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, schwere Geschichte. Ich bin seit meinem 12., 13., 13. Lebensjahr drogenabhängig. Was? Harte Drogen. Ich habe mit kleinen Sachen THC angefangen, mit Alkohol, sag ich mal. Heimlich ein Bier getrunken oder so, wenn die Eltern gefeiert hatten nachts dann und ich morgens aufgestanden bin. Harte Drogen heißt auch Heroin? Jetzt harte Drogen, mittlerweile dann ist gestiegen, Heroin, Kokain. Das fing mit 12, 13 alle schon an? Nee, das Heroin, Kokain. Ich meine alle. Aber das allgemein. Die Anfänge. Die Anfänge, genau. Mit 11 erstmal von zu Hause abgehauen. Von zu Hause oder mit 10. Ja, genau. Und bis heute? Bis heute. Dazwischen dann 12 Jahre fast im Gefängnis gewesen. Wie viele Jahre? Fast 12 Jahre. Du warst 12 Jahre? 11,5. Im Gefängnis? Fast, ja, also, ja, 11,5. Mit 3 Jahren. An einem Stück? Nee. Also Abständen. Ne? Zuletzt, bis letztes Jahr im April 7 Jahre. Davor knapp 4, ja nicht ganz 4 Jahre und mal 22 Monate. Warum warst du jeweils im Gefängnis? Beschaffungskriminalität. Das heißt konkret? Was hast du gemacht? Von Diebstähle, Autoeinbrüche, Autodiebstähle bis hin zuletzt, dann war ich auch im Maßregelverzug, das war das letzte Delikt vor 8, 9 Jahren, und dann bewaffneten Raub. Bewaffneten Raub. Wen hast du über... Hast du es alleine gemacht? Mit noch jemandem halt damals. Und wer wurde beraubt und überfallen? Das war so ein Tabakladen, das war ziemlich spontan. Das sollte eigentlich nur ein Diebstahl werden. Und dann ein bisschen zum Raub passiert. Das heißt, da war ein Mensch in dem Laden? Da seid ihr reingestürmt? Ja, da war... Nee, nicht reingestürmt. Wir wollten reingehen, wir wollten Tabak klauen. Dosentabak und dann war der Laden leer. Ja, und komplett leer. Also ich dachte, da ist keiner. Hinter die Theke. Wollten dann die Kasse aufmachen. Achso, ja, der Ladenbesitzer war gar nicht in dem Ladenlokal. Nicht im Laden drin, genau. Und der kam dann auf einmal dann da raus. Ja, und Was habt ihr mit dem Mann gemacht? Ich habe den halt nur dahingesetzt, also ich wollte sich hinsetzen, beziehungsweise an ihn legen, hat sich dann hingelegt und die Hände festgebunden, dann haben wir die Kasse aufgemacht. Habt ihr ihn verletzt? Und sowas mitgenommen. Nein, zum Glück nicht. Mhm. Also es war auch nicht so geplant gewesen. Ne? In diesen vielen Jahren im Gefängnis, hast du da auch weiter Drogen konsumiert? Ja, zwischendurch, ja, natürlich. Also um das auch mal so dann auszuhalten, ging es halt auch manchmal anders, ne? Mhm. Ja. Aber es gab auch Zeiten, da hat man nichts genommen, ne? Also wenn man dann halt auch irgendwelche Vergünstigungen wollte mal oder aber hauptsächlich nachher, weil später, wenn du schon so auf den Knast warst, bekommst du auch keine Vergünstigungen mehr. Ne? Mhm. Also das war am Anfang so, da wo ich noch jünger war, wo ich keine Drogen genommen habe. So. Gehen wir mal in die Jetztzeit. Von was lebst du zurzeit? Die Jetztzeit, ja. Die Jetztzeit ist, dass ich mich drehe, also keinen Bock mehr auf die Scheiße habe, die Schnauze voll habe. Ich habe auch richtig Schiss davor aufzuhören. Aber du nimmst immer noch, ich bin jetzt in der Giftung und gehe nächste Woche in Therapie. Ah, okay. Wie lange bist du jetzt raus aus dem Knast? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Was hast du in diesen anderthalb Jahren gemacht? Ich muss dazu sagen, ich war jetzt die letzte Haftzeit. War für mich eigentlich sehr, sehr prägend. Also ich war im Maßregelvollzug 3 Jahre. Mhm. Sagt ihr was? Maßregelvollzug, das ist eine geschlossene Forensik, wo du dann therapiert wirst. Ja. Dort war ich fast 3 Jahre. Sind halt da ein paar Schicksalsschläge passiert, meine Mutter an Krebs gestorben, natürlich dann später kurz vor Schluss rückfällig geworden, dann haben sie mich zurückgeführt ins Gefängnis. Eine Lebensgefährtin gehabt, die nichts mit Drogen zu tun hatte, die dann auch schwanger wurde und wo ich den Halt dann auch trotzdem verspürt hatte, die 2-3 Jahre noch durchzuhalten. Wo aber dann kurz an das Kind dann bei Geburt gestorben ist, dann bin ich erst richtig wieder abgestürzt. Ich komme nur auf meine Frage zurück. Die letzte Zeit, die anderthalb Jahre, was hast du da gemacht? Versucht in Therapie anzukommen auch. Was hast du versucht? Versucht aufzuhören. Also ich habe bestimmt jetzt in dem letzten Jahr habe ich so viel Entgiftung gemacht. weil ich keinen Bock mehr auf die Scheiße hatte. Aber ich habe irgendwie nie den Drall dazu gekriegt. Deswegen war auch eigentlich der Grund, warum ich jetzt angerufen habe. Also Versuche immer wieder gemacht und immer wieder rückfällig geworden. Genau. Oder mich hab daraus treiben lassen. Dann hast du eine Ausbildung irgendwann mal gemacht? Nein. Also nicht zu Ende. Du hast dann auch die letzten anderthalb Jahre auch nichts gearbeitet? Nein. Also ich war mehr oder weniger im Methadon-Programm. Ja. Wo lebst du? Hast du eine eigene Wohnung oder wie? Die habe ich aufgegeben, weil ich gesagt habe, so, ich setze mich jetzt so unter Druck, dass ich jetzt die Therapie durchziehe, dass ich da hingehe und dass ich dann die Therapie antrete und gar keine andere Möglichkeit habe, als sonst wieder auf die Straße zurückzugehen. Und das will ich nicht, weil ich dann genau weiß, dann gebe ich mich ganz auf. Also du hast keine Wohnung im Moment? Nein. Wo schläfst du? Ich bin jetzt zurzeit im Krankenhaus, also Vorstation von der Therapie Entgiftung. Mhm. Also es ist alles ganz, ganz wackelig bei dir. Nicht wackelig, ne? Also. Naja, du versuchst gerade neue Wege zu gehen und. Genau. Wie lange würde denn jetzt eine weitere Behandlung, Entgiftung und was alles daraus folgt, dauern? Sechs Monate. Das wäre dann auch in einer Klinik. Genau. Das ist in einer Klinik. Das ist in einer. Ja, ich bin jetzt in Entgiftung und werde dann verlegt in eine. Das ist alles schon organisiert und eingefädelt. Ja, habe ich selber gemacht, genau. Und du bist denn? Da habe ich mich selber drum gekümmert. Ja. Also die habe ich auch selber ausgesucht, selber angeleiert, alles mit den Drogenberatungen und alles, selber dahin gegangen. Christus, ich muss ja sagen, dass ich das erstaunlich finde. Nach der Karriere, die du gerade mir beschrieben hast, hätte man auch annehmen können, der Typ ist so kaputt, der kriegt das gar nicht mehr auf die Reihe. Aber du hast das selbst alles jetzt eingefädelt mit dem festen Willen, dass du ein anderes Leben führen möchtest demnächst? Ja, das war ja auch so der Grund, warum ich anrufe. Ich habe halt jetzt momentan, ist ja auch das mit der Anschlagserie und alles so, das war ja gerade auch Thema, ne? Da kommen viele Ängste hoch auch wieder, ne? Also, dann denkst du dir auch, wofür sollst du überhaupt auch leben, ne? Was, und das ist alles Wahnsinn momentan. Da denkst du dir, ach, auf Straße kann ich weiter konsumieren, die Welt geht eh bald runter, so, ne? Aber dann denke ich, nein, Quatsch, das ist Blödsinn, was ich jetzt dachte, ne? Sind so Hirngespinste da manchmal. Vielleicht hast du wirklich vielleicht hast du durch diese Entschiedenheit, die du jetzt an den Tag legst, und ich wünsche dir von Herzen, dass du die weiter durchziehst, wirklich die Chance, doch noch, auch dann bist du vielleicht, dann bist du Ende 30, 40, ein ganz anderes Leben nochmal anzufangen. Nee, das will ich auch. Vielleicht wird das wird ein Leben werden. Kurz was sagen können. Ja. Will ich auch mal allen sagen, so die an sich zweifeln und auch egal, ob die mit Drogen zu tun haben, mit anderen Sachen zu tun haben, die sollen nicht aufgeben. Mhm. Man kann es schaffen und auch die Welt. Das finde ich gut, wenn du es sagst, aber das musst du dir natürlich in den nächsten Zeiten auch immer wieder eintrichtern, sonst schaffst du das nicht. Das weißt du selbst, wie schwer das ist, was jetzt vor dir liegt, der Weg. Hoffen wir, dass der Krankenhaus, der Klinikaufenthalt, dass das alles gut über die Bühne geht. Was wird danach passieren? Wie sind deine Pläne? Ja, die Pläne, ich habe Riesenziele. Sagen wir für einen normalen Menschen sind das ganz normale Dinge halt. Ne? Ich möchte einfach nur mal vernünftig leben. Man regelt Tagesablauf, eine vernünftige Arbeit, eine Wohnung. Mhm. Mehr will ich gar nicht. Ein Ruhe leben. Ja, das ist ja schon eine Wohnung und eine vernünftige Arbeit ist ja schon sehr viel. Und ohne Drogen leben, das ist ja für dich das ohne Paradies. Drogen, das ist wichtig. Ja, ohne Drogen, Wohnung, Arbeit. Wirst du, ich meine, da musst du natürlich auch Unterstützung kriegen. Du bist dann auch schon, wie gesagt, fast 40. Mit der Arbeit, gibt es da schon Gespräche oder irgendwie hast du schon vorgefühlt, wo du eventuell nach der Therapie hingehen kannst? Ich kann mir vorstellen, was ich machen will. Ich habe damals mal Kinderpfleger angefangen zu lernen. Ich meine, in dem Beruf würde ich jetzt nicht wieder reinkommen, aber sag mal, mit Jugendlichen vielleicht, die auch so am Scheideweg vielleicht stehen, da irgendwie was weiterzugeben und vielleicht gibt es sich da Möglichkeiten. Ja. Oder ne? Vielleicht sogar gar nicht schlecht, weil du sehr viel Erfahrung hast. Und wenn du mit Jugendlichen arbeitest, bist du ein glaubwürdiger Partner. Richtig. Lieber Chris, ich drücke dir wirklich die Daumen. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Du hast sehr viel Scheiße erlebt in deinem Leben, aber jetzt bist du, ich spüre, dass du da entschlossen bist. Zieh es durch. Entschlossen bin ich auf jeden Fall. Zieh es durch, beiß auf die Zähne und mach es. Ich wünsche dir viel, viel Glück und alles, alles Gute. Domian, ich wollte dir noch mal kurz sagen, ich danke dir, ne? Erstmal dafür und du hörst auch nächstes Jahr, glaube ich, auf, ne? Genau, Ende nächsten Jahres. Ende nächsten Jahres, ja, bin ich ja froh. Ich habe früher schon mal versucht, bei dir anzurufen, vor ein paar Jahren schon mal. Ja. Und ich mach weiter so. Könntest du mir auch bitte eine Autogrammkarte geben? Gerne, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Alles Gute, Chris. Ciao. Ich dir auch, ne? Tschüss. Mach's ciao. Gut. Tschüss. Ciao. Jetzt habe ich nur ganz kurz Zeit, aber ich mach's mal jetzt noch, mit Martin zu sprechen. Martin, du bist von gerade der Martin, ist es so? Genau, wir hatten gerade schon mal gesprochen. Und da war die Leitung weg, aber ich habe jetzt die böse Vermutung, dass ich dir jetzt nicht gerecht werde in einer Minute. Das schaffen wir nicht. Ne? Nein, es mag ja sein, ich habe schon mal ein paar Mal versucht, bei dir anzurufen, aber es hat leider nicht immer geklappt mit dem Durchkommen. Jetzt habe ich es ja endlich mal geschafft. Es geht ganz kurzfristig einfach nur darum, dass ich gerade jetzt in einer aktuellen Beziehung bin und eine Frau kennengelernt habe, die mir halt gerechter wird, als sie, mit der ich jetzt verheiratet bin. Mhm. Jetzt traue ich mich aber nicht, meiner Frau zu sagen, wie es jetzt nun um unsere Ehe steht. Was würdest du mir da sagen? Soll ich da offen sein und jetzt kriegst du natürlich, sagen, was für eine Frage. Natürlich musst du es ihr offen sagen. Natürlich. Was trägst du denn auch für eine Belastung mit dir herum, das zu verheimlichen? Du musst es auf den Tisch legen und du musst alles zur Disposition stellen. Aber du musst erstmal ein offenes Gespräch mit dir führen, das ist doch ganz klar. Ja, das Problem ist halt, dass ich auf der einen Seite meiner Ehefrau nicht wehtun will. Doch, nee, darum geht es. Du bist feige. Du tust ja schon weh, indem du das tust, was du gerade tust. Sie weiß auf es nicht. Auf der einen Seite hast du recht. Ja. Pass mal auf, Chris. Genau das. Also ich, manchmal, wenn ich bei meiner neuen Freundin bin, so denke ich immer an meine Frau und dann, ach, scheiße. Ja, so verhält man sich nicht. Das darfst du nicht machen. Nee, pass auf, ich mache folgenden Vorschlag. Die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Du legst bitte nochmal auf und wir rufen dich aber nochmal an und dann kann der Jürgen, Frank gleich nochmal mit dir reden, okay? Alles klar, Domian. Alles Gute, viel Glück und sprich mit deiner Frau. Tschüss. In der Technik, Andreas Fulford. Morgen heißt unser Thema Schock. Standet ihr schon mal unter einem Schock? 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Ciao.